J'en ai marre. Ich hab genug. T'es un peu loin du micro, là. Tu peux... So bin ich näher. Oui, c'est pas parce que tu en as marre que tu dois parler de très loin, tu comprends? So bin ich aber näher am Mikro. Bon, jetzt alors... musst du hören. Ja. Moi, en tout cas, je dis j'en ai marre, parce que ça fait des jours et des jours que j'entends ces bandes, et je sais toujours pas quoi faire. Voilà. Wenn du sagst, dass du jetzt schon tagelang die Bänder hörst und nicht weißt, was du damit machen sollst, und wenn du es leid bist, sag ich, dass du einfach fertig bist. Das Hörspiel ist fertig. Comment ça? Du arbeitest jetzt schon monatelang daran. Das kann doch nicht sein. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit dem Hörspiel noch immer nicht fertig bist. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? J'ai travaillé, mais c'est pour dire simplement que je ne sais pas actuellement si on fait du théâtre ou si c'est vrai. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du gearbeitet hast. Ob das jetzt im Augenblick Theater ist oder Wirklichkeit, das weiß ich auch nicht. Moi, je dis par exemple, j'en ai marre. Nein, das ist ein Hörspiel, das ist kein Theater. Oui, non, d'accord. Mais moi, si je dis j'en ai marre, c'est que c'est vrai que j'en ai marre. Ja, das war... C'est pas parce que je le dis d'ailleurs que c'est pour faire du théâtre. En fait, je le dis pour faire du théâtre, mais c'est en même temps vrai. C'est-à-dire que j'en ai pas marre de travailler, j'en ai marre de continuer à être sur une chose dont je ne sais pas ce que ça devient. C'est-à-dire, je ne sais pas comment finir cette histoire. Wenn du jetzt schon so lange daran arbeitest und die Bänder nicht mehr hören kannst, wenn du jetzt glaubst, da Theater zu machen und es ein Hörspiel ist und wenn du glaubst, dass es trotzdem kein Theater ist, weil es stimmt, dass du es leid bist, dass du überdrüssig bist, dann hör dir doch das Band an einfach. Es ist doch fertig. Oui, mais c'est aussi pas vrai, parce que c'est pas fini. Warum ist es nicht fertig? C'est pas fini, parce qu'il y a une contradiction. Ja, aber einen Widerspruch, den kannst du doch lassen. Jeder hat doch Widersprüche in sich. Non, mais évidemment, une contradiction, c'est toujours intéressant. Par exemple, je sais pas, on peut dire que s'interroger sur la création, c'est toujours un phénomène culturel, un phénomène social, passionnant, etc. Ça fait joli et tout. Natürlich, man muss sich ja auch schließlich befragen über das Schaffen. Das gehört mit zur Kultur, aber das gehört auch mit zum Menschen. Oui, moi, c'est mon opinion. Das ist deine Meinung. Oui, c'est mon Meinung. Und du hältst das so? Mais parce que moi, j'ai bien le droit d'avoir une Meinung. Ja, natürlich hast du das Recht, eine Meinung zu haben. Je dis ce que ja, du je pense. Verstehst mich gar nicht, was ich sage. Non, du hörst mir ja gar nicht zu. Mais non, je comprends ich frage pas. Dich etwas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ja, dann hör mir doch zu. Comment écouter? C'est un problème, ça aussi, d'écouter. Ja, natürlich ist das ein Problem, aber du kannst doch nicht immer nur das hören, was du hören willst. Et le pourquoi? Das warum? Et le pourquoi? Warum? Et le pourquoi? Und das le pourquoi? Und das warum? Warum? Le pourquoi de? Warum? Le pourquoi du Hörspiel, le warum? Pourquoi das warum des le pourquoi du travail, le pourquoi warum der Arbeit? Le pourquoi du général, warum des warums le pourquoi, warum's le pourquoi, der allgemeinen le pourquoi, Macht. Le pourquoi, das warum, warum, le pourquoi, das warum, le pourquoi, das warum. Le pourquoi de la contradiction. Das warum des Widerspruchs. La contradiction. Der Widerspruch. La contradiction der du Widerspruch pourquoi. Des weshalb. À partir. Ausgehend von. Aus. À partir ausgehend. De. Ausgehend. À partir. Aus. À partir du pourquoi. Ausgehend vom warum. À partir du pourquoi de la contradiction. Ausgehend vom warum des Widerspruchs. À partir de là. À partir ausgehend de, davon, ausgehend, à partir d'ici, ausgehend à partir von des bandes, à partir du Hörspiel, le pourquoi, das warum, le pourquoi, das le pourquoi, warum, le pourquoi warum. N'est toujours pas là. Ist le pourquoi das n'est warum pas immer là. Noch nicht da. Le pourquoi das est ailleurs, warum ist anderswo. C'est encore ailleurs. Das ist noch anderswo. C'est nulle part. C'est nirgendwo. Alors j'en ai marre. Und ich bin's leid. Ça suffit. Das genügt. Ça suffit. Das genügt. Mais c'est assez. Aber es ist genug. Je suis désespéré. Ich bin verzweifelt. Je suis concerné. Ich bin wirklich verzweifelt. J'en ai marre. Ich bin ratlos, ich bin zweit, ich bin zweit. Des Warums wegen. Je ne sais pas, ich weiß nicht, was das ist. Un pourquoi. Ein Warum. À partir de quoi. Ausgehend wovon. Et pourquoi. Und warum. Et pourquoi. Und partir. Warum ausgehend von. Et pourquoi partir. Und warum ausgehen. Et pourquoi s'arrêter. Und warum aufhören. J'en ai assez. Ich bin's leid. Ich bin wirklich leid. Ich kann nicht mehr, ich bin's leid. Je suis désespéré. Ich bin verzweifelt. Je suis concerné. Ich bin ratlos. Cette situation est sans issue. Das ist eine eine ausweglose Situation. C'est la fin. Das ist das Ende. Je suis saturé. Ich bin ganz ratlos. Ich bin satt. Je suis saturé. Ich bin satt. C'est la fin. Das ist das Ende. C'est la fin. Das ist das Ende. Je suis saturé. Ich bin satt. Je suis saturé. Ich bin satt. Das ist der Nachschall des Bahnhofs. Jetzt fahren wir. Allons ensemble. Fahren wir ab. Thank you.